In der Bundesrepublik war dieser Kreis der Rechtsnationalen lange eingefriedet. Einer der Orte, an denen sie sich trafen, war das Studienzentrum Weikersheim in Baden-Württemberg, das von dem CDU-Politiker und ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger gegründet wurde und als eine Brutstätte der neuen Rechten in der Bundesrepublik gilt. Filbinger war in der Zeit des Nationalsozialismus als Jurist tätig und wurde von dem Schriftsteller Rolf Hochhut als furchtbarer Jurist bezeichnet. Filbinger klagte gegen diesen Ausdruck vergeblich. Eine völkische Partei etabliert sich in den Parlamenten. Diese rechten Kreise tagten hinter verschlossenen Türen und ihnen fehlte der parlamentarische Arm. Und schon damals war klar, wie sich ihre Ideen von denen der CDU oder der CSU unterschieden. Die liberal-konservative Publizistin Liane Bettnartz definierte nach dem Aufstieg der AfD den Unterschied zwischen bürgerlich-konservativ und rechtsradikal. Der Unterschied basiere auf den Säulen Antipluralismus, Antiliberalismus und Ethnopluralismus, so Bettnartz am 21. Januar 2020 in der Neuen Zürcher Zeitung. Der Autor möchte noch zwei Säulen hinzufügen, nämlich den Anti-Atlantismus und den Anti-Globalismus. Diese Abgrenzung gilt bis heute. Wobei gerade der Anti-Globalismus und das Wettern gegen globale Eliten kaum den antisemitischen Kern verstecken können, der darin auch verborgen ist. Es sei in Erinnerung gerufen, die Nazi-Propaganda diffamierte die Juden in Deutschland als vaterlandslose Kosmopoliten. Es gelang rechtsradikalen Parteien wie erst der NPD, dann den Republikanern oder der DVU zwar immer wieder kurzfristig in die Parlamente zu rücken, aber nach der nächsten Wahlperiode war meist Schluss. Mit der AfD ist das von Strauß benannte Problem jetzt Wirklichkeit geworden. In der Bundesrepublik hat sich 27 Jahre nach der Wiedervereinigung rechts von der Union eine Partei in den deutschen Parlamenten etabliert, deren faktisches Hauptziel nicht mehr der Kampf gegen den Euro ist, sondern der Erhalt einer ethnokulturellen Identität, der völkischen Idealvorstellung eines Gemeinwesens, in dem eine autochthone Bevölkerung die Menschen mit migrantischem Hintergrund entweder zu Assimilierung zwingt oder zur Remigration. Davon zeugen etwa die Aussagen des Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Krah in seinem 2023 veröffentlichten Buch »Politik von rechts – ein Manifest«. Zitat: »In immer mehr urbanen Gebieten besteht keine kulturell deutsche öffentliche Ordnung mehr. Wird sie aber wiederhergestellt und durchgesetzt, müssen sich die Migranten entscheiden, akzeptieren sie diese Ordnung und assimilieren sich in sie, was ein Prozess von 2-3 Generationen ist, oder verlassen das Land wieder.« Zitat Ende.